ist längst vorbei. Vielleicht war es angeboren. Niemand hört noch deinen Schrei. Du hast gewusst, dass es ein Fehler ist. Was hast du damals getan? Deine besten Freunde sind nun ohne dich und denken an die Zeit, wie's war. Weg zum Ende.